mich das Glück zu mir heute Nacht. Da hab ich geträumt von dir, es war ja so schön, so herrlich im Traum dich zu sehen. Seit heute Nacht hab ich jetzt, was du mir gibst, dein Mund, er hat mich so heiß geküsst. Ich geb alles her, wenn dieser Traum Wirklichkeit ist. Man sagt, doch Träume sind Scheine, doch ich glaube fest daran, dass dieser Traum meiner Träume einmal Wirklichkeit werden kann. Heute Nacht kam heimlich das Glück zu mir, heute Nacht, da hab ich geträumt von dir. Es war ja so schön, so herrlich im Traum dich zu sehen.